Okay, okay, läuft die Aufnahme? Ich glaube schon. Ist alles cool? Okay, check das aus. Wow, wow, wow, wow. Was wollt ihr nochmal sagen? Ah, genau. Es ist 2008 und ich habe mir ein Ziel gesetzt. Hier ist wieder der Junge, der für euch nur aus Liebe rappt. Ich liebe Rap und ich liebe mein Leben. Und aus Gründen, die ich selbst nicht kannte, habe ich es nie geschätzt. Neuerdings schreibe ich wieder Texte, bin dabei, den Hype zu fühlen. Hip-Hop gibt mir Gründe, mich auch ohne Drogen heil zu fühlen. Frag mich, ob es Zeit ist, frag mich, ob mir ein Stift reicht, um was zu verändern. Bald bin ich 30 und ich soll mich beeilen, um mal etwas zu erreichen. Denn die Zeit zieht vorbei und das noch schneller, wenn ich heil bin. Früher ging's für mich drum, wie viel Gras ich da hatte. Heute geht's für mich um mehr als nur den Spaß an der Sache. Ich sag jetzt oder nie, soll ich jetzt ein MC sein oder lieber für die Schule lernen, um diesmal nicht sitzen zu bleiben. Ich bin jetzt 19 Jahre, hab Verantwortung zu tragen, so wie jeder junge Mensch. Ich kann das Ganze nicht ertragen. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Ich kann mich jetzt alles hinschmeißen. Ich muss die Schule machen, rappen. Und setz mich ein für eine gute Sache. Versuch Leuten Hoffnung zu geben mit den Tracks. Sonst kann ich das gleich lassen, wenn ich lediglich nur rap, um selber besser dazustehen. Das ist Tatsache, ich kann nicht nur auf Hip-Hop bauen, sonst hab ich bald die Arschkarte. Ich hab noch die Chance in zwei Bereichen jetzt gut dazustehen. Dann kann mir keiner was erzählen von wegen ich hab versagt im Leben. Doch ich gehe weiter, mach was mich jetzt weiterbringt. Auch wenn ich danach alleine bin, kann ich von mir behaupten, dass ich selbst was auf die Beine stelle. Ich bin nicht mehr der Junge, für den Mama mal die Schuhe band. Ich bin jetzt der Junge, bei dem sie Drogen in der Schule fanden. Der, bei dem sie sagt, er hätte so viel Perspektive. Ihre Erwartungen an mich stimmten nicht mit meinen Zielen überein. Ich hab geschauspielt, ich sah anders als der Rest. Heute weiß ich, das war nur eine Ausrede. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Alles, was mich interessiert, ist das Hier und Jetzt und nicht das Morgen. Ich hoffe insgeheim darauf, dass Leute meinen Shit supporten. Ich mach mir um nichts mehr Sorgen. Ich brauch ein Beat, ein Studio und meine Crew, um für Homies neue Hits zu sorgen. Bin ich weit mit Rap gelandet, doch ich war mit Rap imstande, mich auf eine Ebene zu begeben, die ich ohne Rap nie gekannt hätte. Ich bin nicht mehr der Junge, der 15 ist und wenn Mama ruft, immer pünktlich ist. Doch ich hoffe zu wissen, was für mich momentan vernünftig ist. Nämlich rappen, keiner weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht bin ich bald Student, wohne in einer WG, kiff den ganzen Tag Weed und bin zu faul zum Pennen. Ich mach Track um Track und hab Fans auf Jams. Und vielleicht bin ich in einem Jahr auf Tracks mit Mackes oder Eminem. Deshalb scheiß ich drauf, wenn Mama sagt, ich rappe zu viel. Ich nehm mein Leben in die Hand und sage jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. In einer Welt, in der alle nur auf Leistung setzen, war ich für Musik und sah, wie sich Türen schließen. Jetzt muss ich bald eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist es die falsche, vielleicht treffe ich mein Ziel. Ich weiß es nur, wenn ich schieß, jetzt oder nie. Die Chance auf den Jackpot im Spiel hab ich nur einmal. Wenn ich jetzt nichts riskiere, werde ich letztlich verlieren. Also setz ich alles jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Weil die Welt nicht wartet, wenn man den Anschluss verliert. Und ich kann nicht länger warten, um nochmal anzuvisieren. Doch ich treffe mein Ziel. Ich hab nur eine Chance. Jetzt.